Ei frisst keine harten Eier. Er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageien. Nur harte Eier, die frisst er nie. Er ist ganz wild nach Nussbonbons und Kuchen. Er nimmt selbst Kaviar und auch Sellerie. Auch saure Gurken sah ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er nie.